ein Kind den Vater früh verloren. Doch wer sucht schon auf Erden nur eine Spuren? Ich bin durch 20 Länder schon gefahren und 20 Mal mein Leben neu begann. Ein jeden Job, den macht ich schon, glaub ich. Drum ein paar Muskeln am Arm erhielten sich. Erst gestern noch ein Debütant und plötzlich nun im ersten Rang. Ich fühle mich niemals zu Haus. Mein Leben lang bleib ich, so sieht es aus. Ein Vagabund, der kommt und schon nur singt und den man besser doch wohl niemals findet. Ein Vagabund, unwichtig ja nur, und lieben ihn, ändert sich keine Spur. Ich geh ins Bett, wenn andere längst schon auf sind. Ich bin ein Narr, der im Traum sich nicht zurechtfindet. Immer getrennt, immer enttäuscht. Ich glaub zu lieben, hab's nicht gewusst. Und das sag ich mir trotz alledem. Glaub nicht mein Leben,